Nachdem Prinz Charming das Reich weit, weit weg unfreiwillig verlassen musste, tingelte er als mittelmäßiger Schauspieler durch die Lande. Seine Stücke, meist selbst verfasst, entbehrten jeglicher Dramaturgie. Schlicht gesagt, sie waren stinklangweilig. Prinz Charming konnte nicht vergessen, was Shrek ihm damals angetan hatte. Und das ließ er in seinen Werken auch deutlich zum Ausdruck kommen. Eines Abends, als er wieder mal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stand, gab er mal wieder alles, was seine schauspielerischen Fähigkeiten hergaben. Nämlich fast gar nichts. Reite, rüstiges Ross! Auf zum obersten Raum des höchsten Turmes, wo meine Prinzessin ihre Rettung durch den gutaussehenden Prinz Charming harrt. Diese doch recht steife und einfallslose Vorstellung schien beim Publikum nicht besonders anzukommen. Das ist ja schlimmer als Kasperletheater. Ich hasse Talentshows. Ich auch. Rüstiges Ross. Horchet, der tapfere Prinz Charming nahet an. Fürchtet euch nicht, heute Maid. Ich werde es erschlagen, das Monster, das euch bewachet. Und dann nehme ich meinen rechtmäßigen Platz als König ein. Was hat sie gesagt? In diesem Moment betrat ein Schauspieler die Bühne, der Shrek darstellen sollte. Es ist Shrek! Dessen Kostüm aber wohl mehr an eine Geschirrspülmaschine erinnerte. Mache dich bereit, elende Bestie! Du wirst nun eine Welt des Schmerzes betreten, welche du nie gekannt. Happy Birthday für euch, Happy Birthday für euch. Ich darf doch sehr bitten. Ich darf auch bitten, langweilig. Mache dich gefasst, elende Bestie! Während Prinz Charming mit wenig Talent versuchte, die Vorstellung zu retten, stürzte auch noch der Pappturm zusammen, hinter dem die Prinzessin verkrampft auf einer Leiter stand. Die Pleite war perfekt. Irgendwann werdet ihr es noch bereuen. Tun wir jetzt schon! Prinz Charming war tief gekränkt in seiner Eitelkeit. Leider traf Shrek den Nagel auf den Kopf. Ein Diener überbrachte die Nachricht, dass der alte König im Sterben läge und sich von seiner Tochter und Shrek verabschieden wollte. Sofort machten sich die beiden auf in die elterlichen Gemächer. Der Esel und der Kater waren bereits dort. Es war für Fiona und Shrek immer noch gewöhnungsbedürftig, den alten König in der Gestalt eines Frosches zu sehen. Ich sterbe. Harold? Vergiss nicht, den Gärtner zu bezahlen, Lillian. Aber natürlich, Schatz. Fiona? Ja, Daddy? Ich weiß, ich habe bei dir viele Fehler gemacht. Das ist schon okay. Aber deine Liebe zu Shrek hat mich vieles gelehrt. Mein lieber Junge, ich bin so stolz darauf, dich meinen Sohn nennen zu dürfen. Und ich bin stolz darauf, dich meinen Frosch, Schwiegerkönig Dad zu nennen. Nun, es gibt eine dringende Angelegenheit, die einer Regelung bedarf. Der Froschkönig ist tot. Aber es schien wohl nur ein Sekundentod gewesen zu sein. Kannst deinen blöden Hut wieder aufsetzen? Shrek, bitte komm näher. Ja, Dad? Dieses Königreich braucht einen neuen König. Du und Fiona, ihr seid die Nächsten in der Thronfolge. Oh, die Nächsten, ach herrje. Tja, Dad, siehst du, das lieben die Leute so an dir. Selbst wenn du auf dem Totenbett liegst, reißt du noch Witze. Oh, ich bitte dich, Dad. Ein Oger als König? Das halte ich aber für keine so gute Idee. Ich meine, da gibt es doch noch andere. Irgendjemanden. Abgesehen von dir gibt es nur noch einen verbliebenen Erben. Wirklich? Und wer ist das? Sein Name ist... Wie ist sein Name? Wie ist sein Name? Ist... Daddy! Bevor der König nun endgültig diese Welt verließ, schnellte plötzlich seine lange Froschzunge hervor, um sich ein letztes Mal standesgemäß eine Fliege einzuverleiben. Sein Name ist Artus. Artus? Ich weiß, du tust das einzig Richtige. Harold? Dad? Dad! Dad? Jetzt kannst du dein Ding abziehen. Der gute alte König war nun tot. Ja, wirklich tot. Und die Trauerfeierlichkeiten wurden im engsten Familienkreise abgehalten. Jetzt war die Gelegenheit für Prinz Charming gekommen, seinen Plan in die Tat umzusetzen. In einer dunklen Spelunke tief im Wald des Reiches weit, weit weg, in der sich nur Verbrecher und gemeines Mörderpack aus der Märchenwelt trafen, versuchte er, Komplizen für sein Vorhaben zu finden. Was muss ein Prinz tun, damit er hier einen Drink bekommt? Ah, Mabel. Warum sie dich die böse Stiefschwester nennen, werde ich nie verstehen. Wo ist Doris? Hat sie heute Abend frei? Sie ist hier nicht willkommen. Und du auch nicht. Was willst du, Charming? Oh, nichts Besonderes. Nur mein Königreich zurück. Und einen Kullerpfirsich. Und einen Kullerpfirsich für all meine Freunde hier. Wir sind nicht deine Freunde. Wir werden dir zeigen. Du hast hier nichts verloren. Du hast recht, natürlich, du hast absolut recht, aber gilt das nicht für uns alle? Zeig ihm, was ein Haken ist. Nein, warte doch. Nein, uns verbindet sehr viel mehr, als ihr denkt. Böse Königin, die sieben Zwerge haben Schneewittchen gerettet. Und was ist dann passiert? Und was interessiert dich das? Du bist seither die hässlichste im ganzen Land. Jetzt bist du hier und musst dir mit Billardspielen die nächste Mahlzeit ergaunern. Was ist das für ein Gefühl? Ein ziemlich hässliches. Und du? Dein Holzpüppchen schmeißt die ganze Show hin, um sich auf die Suche nach seinem Vater zu machen. Ich hasse diese undankbare Lügennase. Und du, Hook, bleibt da noch mehr zu sagen? Und du, Stulpenpilzchen? Rumpelstilzchen? Wo ist das Erstgeborene, das dir versprochen war, na? Mabel. Weißt du noch, wie du vergeblich versucht hast, mit deinen zarten, fetten Füßchen in den winzigen Glaspantoffel zu schlüpfen? Aschenputtel hält sich in diesem Augenblick in weit, weit weg auf. Sie lutscht Bonbons und darf mit all jenen Märchenfiguren herumtollen, die dich immer schlecht behandelt haben! Es war einmal vor langer Zeit, dass jemand entschieden hat, dass wir die Verlierer sind. Aber jede Geschichte hat zwei Seiten. Und unsere Seite wurde bisher noch nicht erzählt. Also, wer spielt mit? Wer will endlich auch mal auf der Gewinnerseite stehen? Wir natürlich. Wer von euch möchte sein eigenes Happy End haben? Ja! Yeah! Ja! Yeah! Dies war wohl die größte Vorstellung des talentfreien Prinzen gewesen. Hier fand er Beifall. Früh am nächsten Morgen brachen Shrek und seine Freunde zum Hafen auf. Shrek hatte sich entschlossen, nach dem rechtmäßigen Thronfolger Artus zu suchen. Am Hafen verabschiedete sich der Kater von seiner Liebsten. Ach, das liegt leider nicht in meiner Hand, Senorita. Der Wind der Vorsehung hat mein Schicksal verweht. Ich werde euch nie vergessen. Ihr seid die Liebe meines Lebens. Genau, wie du. Und du. Und hola. Dies kenne ich zwar nicht, aber ich mag dich trotzdem. Es muss los. Auch für den Esel hieß es nun Abschied nehmen von seiner Drachendame, und in süßen Kleinen. Ich weiß, ich will dich doch auch nicht verlassen, Liebling, aber du weißt doch, wie Schreck ist. Ohne mich ist der Bruder völlig aufgeschmissen. Aber keine Sorge, ich schicke dir jeden Tag eine Tüte Luftpostküsse. Na gut, seid tapfer, ihr Kleinen, seid tapfer. Und Coco, Peanut, ihr hört schön auf eure Mama, klar? Und du, Bananas, rüste nie wieder Marshmallows auf dem Kopf deiner Schwester. Oh, das hast du aber fein gemacht. So, und jetzt gibt eurem Daddy einen dicken, fetten Abschiedsschmatzer. Schreck, wäre es nicht besser, du bleibst hier und wirst König? Oh, ich bitte dich. Ich bin doch völlig ungeeignet, ein Königreich zu regieren. Glaub mir, dein Cousin Artus wäre die Idealbesetzung. Das ist es doch nicht. Nein, es ist... Weißt du? Und wenn der Knabe mir Stress macht, bleibt mir immer noch die Überredungskunst und die Vernunft. Erst hob Shrek seine rechte Faust und dann die linke. Das hier ist die Überredungskunst und das hier ist die Vernunft. Fiona, es dauert nicht lange, dann gibt es nur noch dich, mich und unseren Sumpf. Es gibt aber nicht nur dich und mich. Alle Mann an Bord! Doch, hundertprozentig. Versprochen. Ich liebe dich. Shrek und seine Freunde gingen auf das Schiff. Wir haben dich lieb, Daddy! Oh. Ach, wie entzücken! Wiedersehen, meine Lieblinge! Shrek! Ja? Warte! Was ist denn? Ich bin... Ich bin auch in dich verliebt, Schatz. Nein, ich sagte, ich bin... Du bist was? Ich sagte, ich bin schwanger. Das hört sich doch gut an, ja. Ah, wie war das? Das heißt, du wirst bald Vater. Das ist ja toll. Wirklich? Oh, schön, dass du das auch so siehst. Ich liebe dich. Ja, ich mich auch. Dich. Oh, ich werde Onkel. Ich werde Onkel. Und du, mein Freund, bist königlich im... Die Fahrt mit dem Schiff dauerte den ganzen Tag und die Nacht. In der Nacht hatte Shrek einen furchtbaren Albtraum. Er war zu Hause in seiner Hütte im Ogersumpf. Plötzlich tauchte ein Kinderwagen auf, in dem ein Ogerbaby lag. Sein Baby. Dann kamen aus jedem Winkel der Hütte immer mehr Babys dazu. Zum Schluss waren es so viele, dass sie ein mittelgroßes Städtchen hätten bevölkern können. Das war Shrek zu viel. Schreiend wachte er auf. Shrek! Shrek, ist alles okay? Oh, ich kann's immer noch nicht glauben, dass ich Vater werde. Wie konnte das passieren? Erlaub mir, wenn ich das erklären darf. Folgendes. Wenn ein Mann gewisse Gefühle für eine Frau hegt, überkommt ihn ein heftiges Verlangen. Wie das passiert ist, weiß ich. Ich kann es nur noch nicht glauben. Wie passiert denn sowas? Mit einem kleinen Liedchen versuchte der Esel, seinen Freund ein wenig aufzuheitern. Ein Storchlein kommt geflogen. Ja, was bringt es nur? Jede Menge Sorgen oder Freude pur. Vater werden ist überhaupt nicht schwer. Vater sein dagegen sehr. Dad? Esel! Kannst du mal ohne Umwege an den Punkt kommen, an dem du mich aufbaust? Mal ehrlich, ist lieber Fiona über alles. Deshalb will ich etwas vorschlagen. Du, ich, das Boot meines Cousins, ein paar eiskalte Mojitos und 2 Wochen Siesta und Fiesta mit Angeln. Mann, hör nicht auf ihn! Ich sage dir, ein Baby zu haben, ruiniert nicht gleich das ganze Leben. Ich mach mir ja nicht um mein eigenes Leben Sorgen. Ich denk nur an den Kleinen. Ich meine, hast du irgendwo schon mal den Ausdruck gehört, so süß wie ein Oger oder so fürsorglich wie ein Oger, oder wie wär's damit? Mein Dad, der wird dir gefallen, der ist ein echter Oger. Okay, ich hab's geschnallt. Kein Mensch sagt, dass das einfach wird. Sei froh, dass wir da sind und dir helfen. Das stimmt, ja. Ich bin am Ende. Du machst das schon. Plötzlich stand der Kapitän hinter Shrek und sagte: Du bist am Ende. Am Ende deiner Reise, meine ich bitte sehr. Shrek und seine Freunde verließen das Schiff und gingen auf eine riesige Stadtmauer zu. Vor einem großen Tor blieben sie stehen. Worcestershire. Na, das hört sich doch prickelnd an. Das heißt Worcestershire. Ach, wie die Soße. Wie würzig. Das Stadttor öffnete sich und unsere Freunde traten ein. Wow, da wartet uns jemand. Ein Wagen mit einer Horde Schulmädchen rast an den beiden knapp vorbei. In was für eine Orchestersoße sind wir hier reingeraten? Tja, mein Magen rebelliert und meine Hände werden schwitzig. Muss wohl eine Schule sein. Eine Schule? In den Straßen der Stadt lungerten fast nur junge Leute herum. Die meisten amüsierten sich. Sie sangen und tanzten oder saßen in einer Ecke und inhalierten Weihrauch. Chill out! Zieh dir nicht meinen ganzen Weihrauch und Myrrhe rein. Ich dreh schon durch, wenn ich an das Juckpulver auf der Klobrille denke. Wieso regst du dich auf? Als richtiger Eselstrull hast du doch eh im Stehen, oder Esel? Manche Dinge sollten lieber unausgesprochen bleiben. Belassen wir es dabei. Und ich sag dir, lieber hole ich mir die Pest an den Hals und schließ mich in eine eiserne Jungfrau ein, als dass ich mit dir ausgehe. Oh, sehe ich auch so. Verzeihung. Ah, das ist ja echt voll eklig. Ja, aber sowas von voll. Aber Shrek gab nicht auf. Er sprach zwei Jungen an. Hi. Wir suchen jemanden namens... Hey, wer hat hier einen Neunerspinner-Zauber gewürfelt und ein Monster und einen Vierbeiner heraufbeschworen? Ich weiß, ihr seid schwer damit beschäftigt, nicht angepasst zu sein, aber kann mir einer von euch verraten, wo ich Arthus finde? Der ist da drüben. Auf einem Reitplatz maßen sich gerade zwei junge Männer im Lanzenstoßen. Als Shrek auf sie zuging, landete einer von ihnen direkt vor seinen Füßen. Er wurde unsanft von der Lanze seines Gegners vom Pferd gestoßen. Es gibt doch nichts, was süßer schmeckt als der Sieg! Stark und hübsch hat das Antlitz eines Anführers. Ist Arthus der geborene König oder was? Oh, Verzeihung. Sagtet ihr gerade, dass ihr auf der Suche nach Arthus seid? Diese Information ist nur für Eingeweihte bestimmt. Streng geheim, super duper geheim. Wohlan, Gentlemen, hinfort! Zu den Duschen! Ja, genau! Zielbewusst ging Shrek auf den Sieger zu. Seid gegrüßt, Eure Majestät. Heute ist euer Glückstag. Und was mögest du jetzt darstellen, Fremder? Bist du so eine Art mutierter Riesenkobold oder was? Mutierter Riesenkobold. Der war echt gut. Shrek packte den Jungen und warf ihn über seine Schulter. Lass mich los, du Monster! Hör auf zu zappeln, Arthus. Ich bin nicht Arthus. Ich bin Lancelot. Der Schwachmatiker da drüben, das ist Arthus. Lancelot zeigte auf den zarten Jungen, den er gerade vor zwei Minuten aus dem Sattel gestoßen hatte. Hey! Shrek wollte Arthus folgen, wurde aber von einer jungen Dame aufgehalten. Wie daneben ist das denn? Meine Freundin Tiffany sagt, ihr mutet ihr so aufs Ekligste süß an. Vielleicht mögt ihr in Erwägung ziehen, Tiff anzufragen, gemeinsam dem Schulball beizuwohnen oder so. Wie bitte? Na, wie auch immer, sie steht voll auf College-Typen und Fabelwesen und so. Inzwischen war Arthus verschwunden. Shrek, der Kater und der Esel gingen durch die engen Gassen und suchten nach Arthus. Aber er war wie vom Erdboden verschluckt. Dann kamen sie an einem Haus vorbei, wo ein Maskottchenwettbewerb stattfand. Alle Teilnehmer waren irgendwie verkleidet. Vielleicht war Arthus dort zu finden. Eine Sekunde. Wir kommen wegen des Maskottchenwettbewerbs. Wir sind auch wegen des Maskottchenwettbewerbs hier. Soll das ein Kostüm sein? Der junge Mann packte Shreks Wangen und zog sie weit auseinander. Au! Ich hab die ganze Nacht dran gearbeitet. Sieht ziemlich echt aus, finde ich. Wenn es echt wäre, könnte es dann das hier? Der Kater fuhr seine Krallen aus und stieß sie Shrek in die Popacken. Au! Oh. Oder das hier. Und der Esel verpasste ihm einen Tritt in den dicken Bauch. Oh. Wenn das echt wäre. Dann hätte es gerade unsägliche Schmerzen verursacht. Und pass mal jetzt auf. Weitere Beispiele braucht er nicht. Im Festsaal sollte gerade der Gewinner bekannt gegeben werden. Ein Dankeschön an Professor Neunmal Klug für seinen belebenden Vortrag darüber, einfach mal Nein zu sagen. Und nun, ohne weitere Vorrede, ein dreifaches Worcestershire hoch auf den Gewinner unseres Maskottchenwettbewerbs, den... In diesem Moment betrat Shrek den Saal. Ogre? So sieht's aus. Ich bin das neue Maskottchen. Also lasst uns versuchen, die anderen Typen darin zu besiegen, in dem, was sie gerade so machen. Na, wo hängt's denn? So fanget endlich an! Das ist doch alles recht unorthodox. Wohlan! Kann mir einer von euch sagen, wo ich Artus Pendragon finde? Plötzlich wurde es still im Saal und alle Finger zeigten auf eine Wand, wo Artus in schwindelerregender Höhe an einem Haken baumelte. Irgendein Scherzbold hatte ihn dort an seinem Kragen aufgehängt. Ein Klassiker. Du solltest dich wirklich was schämen. Ich war das nicht, sondern die da. Shrek packte ihn und zog ihn hinunter. Bitte friss mich nicht. Friss ihn, friss ihn, friss ihn, friss ihn. Ich bin nicht hier, um ihn aufzufressen. Es ist höchste Zeit, Zahnbürste und Teddy einzupacken. Du wirst der neue König von weit, weit weg. Was? Arti soll König werden? Wohl eher der Bürgermeister von Versagestan. Starker Vortrag, Lanze. Burn. Ist das wirklich wahr? Hundertprozentig. Jetzt räum deinen Spind aus, Kleiner. Du musst dein Königreich regieren. Sekunde mal. Bin ich wirklich der einzige Thronerbe? Der Allereinzigste. Vorher muss ich denen noch was sagen. Meine lieben Leute, ich glaube, wir alle haben daraus etwas gelernt. Denn wenn ihr das nächste Mal einem Jungen den Kopf in die Kloschüssel steckt, solltet ihr kurz innehalten und euch fragen, hey, vielleicht hat der Junge Gefühle. Vielleicht sollten wir ihn diesmal nicht so hart rannehmen. Denn vielleicht, ja vielleicht, könnte der Junge eines Tages, was weiß ich, rein zufällig König werden. Und möglicherweise besteht sein erster königlicher Erlass darin, jeden zu verbannen, der auf ihm rumgehackt hat. Erraten, euch hab ich im Visier, ihr Lanzenreiter. Und Gwen, oh Gwen, ich hab dich immer gern gehabt. Oh. Ja, meine lieben Freunde, es bricht mir das Herz, aber genießt dieses Gefängnis hier, während ich über die freie Welt herrsche, Baby! Na schön, jetzt wollen wir es aber nicht übertreiben. Ich mache jetzt Geschichte, Leute! Es geht voran! Das war ein Tick zu viel. Au! Shrek klemmte sich Arti unter den Arm und verließ den Festsaal. Zur gleichen Zeit saß Fiona mit ihrer Mutter und einigen Freunden im Schloss bei Kaffee und Kuchen zusammen. Ihre Freundinnen hatten ihr einen wunderschönen Blumenkranz geflochten. Oh, oh, das haben die aber schön hingekriegt. Oh, wow. Einfach hinreißen. Oh, zauberhaft, seht ihr euch nur an. Und, isst du schon komische Sachen, seit du schwanger bist? Nein, ganz und gar nicht. Riecht ihr nach Speck? Jetzt gibt's Geschenke! Oh, Fiona, würdest du meins bitte zuerst aufmachen? Das liegt ganz da vorn. Herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Trötchenfolger. Ich hoffe, das hilft ein wenig. Hingebungsvoll Aschenputtel. Oh, nun sieh mal einer an. Was ist das? Fiona hielt eine kleine Schaufel und einen Beutel in der Hand. Das ist für die Häufchen. Oh, Igitt, machen Babys Häufchen? Alle Welt macht Häufchen, Röschen. Und von wem kommt das? Ich habe dir das Größte besorgt, weil ich dich am liebsten hab. Nimm einen von meinen. In Liebe, Schneewittchen. Als Fiona das Paket öffnete, kam ein Zwerg zum Vorschein. Was ist das? Ein Vollzeit-Babysitter. Wo ist das Baby? Oh, das ist ja ganz reizend, Wittchen, aber das kann ich nicht annehmen. Ach, Schnickschnack, ich habe noch 6 davon zu Hause. Aber was macht er denn so? Wickeln. Füttern. Bäuerchen machen. Und was sollen Shrek und ich dann noch machen? Ihr habt dann jede Menge Zeit, an eurer Ehe zu arbeiten. Ah ja, danke, Rapunzel. Und was hat das zu bedeuten? Ach, komm schon, Fiona, du weißt doch genau, wie sowas läuft. Du bist die ganze Zeit todmüde. Fängst an, dich gehen zu lassen. Schwangerschaftsstreifen. Und verabschiedest dich von der Romantik. Sekunde mal. Wer von euch hat schon Kinder? Sie hat recht. Ein Baby wird die Liebe zwischen Shrek und Fiona nur noch weiter vertiefen. Wie hat Shrek reagiert, als du es ihm erzählt hast? Raus damit! Wisst ihr, als es von mir erfahren hat, hat Shrek gesagt, dass... Die Drachendame brüllte Alarm. Eine ganze Armada von fliegenden Besen mit all den bösen Märchengestalten hielt Kurs auf das Schloss. Und ihnen voran flog Prinz Charming. Wohlan, meine neuen Freunde! Auf zu unserem Happy End! Ja. Oh, ein Hustenanfall. Nun ja, das kann schon mal passieren, wenn man den Mund zu voll nimmt. Prinz Charming und seine wilde Horde fielen in das Schloss ein. Fiona konnte mit einigen ihrer Freunde in einem Geheimgang Zuflucht finden. Nur der Lebkuchenmann, die drei Schweinchen, Pinocchio und der Wolf blieben, um die Angreifer aufzuhalten. Als Prinz Charming in den Salon kam, tranken die drei Freunde gerade ein Tässchen Schokolade. Wo sind Shrek und Fiona? Da klingelt bei mir gar nichts. Genau. Kein Geklingel. Ich rate euch, Freaks, ihr solltet mit dem neuen König von weit, weit weg kooperieren. Das Einzige, was du jemals sein wirst, ist der König der Idioten. Hook! Ei, jetzt zu dir, du Keks. Oh, ah. Fang an zu singen. Und das tat der Lebkuchenmann auch. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen? Du darfst nicht lügen. Also raus damit, Marionette. Wo ist Shrek? Also, ich weiß nicht, wo er nicht ist. Du willst mir weismachen, du weißt nicht, wo Shrek ist? Es wäre nicht falsch, davon auszugehen, dass ich nicht genau sagen kann, dass das fast teilweise inkorrekt ist. Oder nicht? Du weißt also, wo er ist. Ganz im Gegenteil. Ich weise den Gedanken möglicherweise mehr oder weniger von mir, dass ich in keiner Hinsicht ohne irgendeine Ungewissheit unzweifelhaft weiß... Hör auf damit! ...oder nicht weiß, wo er vermutlich nicht sein könnte. Wenn das denn tatsächlich nicht dort wäre, wo er nicht ist, selbst wenn er nicht dort wäre, wo er nicht könnte, dann bedeutet das nicht, den Kuchen nicht mehr. Eines der drei Schweinchen hielt das Chaos nicht mehr aus. Shrek ist losgezogen, um den Thronfolger zu suchen. Oh. Pinocchios Nase wurde länger. Er sucht den Thronfolger? Nein! Oh. Hook, servier den neuen König ab. Ei. Und bring Shrek zu mir. Denn für ihn habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht. Hier fällt niemand auf deine Tricks rein. Jetzt hatte seine Nase die Länge eines Besenstiels. Oh Mann. Auf dem Schiff in Richtung weit, weit weg konnte Artie es immer noch nicht fassen, dass er tatsächlich König werden sollte. Ich kann's immer noch nicht glauben, ich soll König werden? Ich habe immer gewusst, dass ich königliche Wurzeln habe, aber ich dachte, das wäre in Vergessenheit geraten. Nein, der König hat dich höchstpersönlich ins Gespräch gebracht. Echt? Wow. Hör zu, ich weiß, dieses Amt ist kein Zuckerschlecken. Das denkst du, das reinste Zuckerschlecken sogar. Okay, du musst ein paar Helden zum Ritter schlagen oder auch mal ein Schiff taufen. Ach übrigens, du musst darauf achten, dass du das Schiff mit der Flasche an der richtigen Stelle triffst. Schiff mit einer Flasche treffen? Jeder Idiot trifft ein Schiff mit einer Flasche. Weißt du, es ist schwieriger, als man denkt, habe ich gehört. Wow, das wird riesig. Partys, Prinzessinnen, Schlösser... Prinzessinnen. Das wird ein Hammer, Artie. Das ist das reichste Schlaraffenland. Die haben die besten Köche, die nur auf deine Bestellung warten. Und zum Glück gibt es da auch noch die königlichen Vorkoster. Oh ja, und was machen die? Sie kosten das Essen des Königs vor, um sicherzugehen, dass es nicht vergiftet ist. Vergiftet? Oder versalzen. Keine Panik, mit Hilfe deiner Leibwächter ist für dein leibliches Wohl gesorgt. Leibwächter? Von denen jeder bereit ist, sein Leben für dich zu opfern, und zwar aus tiefster Ergebenheit. Ach, echt? Deine treuen Untertanen vertrauen auf deine Weisheit und Kompetenz. Pass auf, dass keiner in einer Hungersnot stirbt. Oder an der Pest. Die Pest ist übel. Das Husten, das Tönen, der eitrige Schleim. Eitriger Schleim. Hey, was bist du für ein komischer, gestiefelter Kater? Was hab ich denn gesagt? Wir wollen doch nicht, dass Artie eine falsche Vorstellung bekommt, oder? Artie? Artie lief zum Ruder des Schiffes und riss es herum. Er wollte wieder zurücksegeln. Daraufhin rannte Shrek auch zum Ruder und änderte wieder den Kurs. Das Schiff schaukelte hin und her. Oh, da freut sich meine Hüfte! Arti, was soll denn das? Wonach sieht das aus? Das liegt nun wirklich nicht in deiner Hand. Aber ich hab doch keinen Schimmer vom Königsein. Das lernst du ganz automatisch. Tut mir leid, wenn ich dich enttäuschen muss, aber ich gehe wieder zurück. Zurück wohin? Nach Versagistan? Kaum hatte Arti ausgesprochen, brach das Ruder in zwei. Jetzt sieh dir an, was du angerichtet hast. Wieso ich? Wer steht denn am Ruder, Chef? Schreck! Diese Laute von Esel sollten nur zum Ausdruck bringen, dass das Schiff im Begriff war, auf eine Klippe zu laufen. Was es dann, aufgrund der Steuerprobleme, auch tat. Land in Sicht! Missgelaunt schwammen die Schiffbrüchigen an Land. Wie entwürdigend. Oh, ausgezeichnet gemacht, Eure Hoheit. Ach, plötzlich heißt es Eure Hoheit, ja? Wie war das mit Versagistan, hä? Hey, wenn du meinst, du könntest dich vor irgendetwas drücken, hast du dich geschnitten. Ach. Wir fahren zurück nach weit, weit weg. So oder so. Und du wirst Vater. Was? Du hast gerade Vater gesagt. Nein, ich habe König gesagt. Du wirst König. Du wirst König. Na, super. Wo willst du hin, Junge? Weit, weit weg von dir. Du kommst augenblicklich wieder her. Das ist mein letztes Wort. Boss, ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Er ist nicht aus dem Holz, aus dem er König ist. Nicht. Lass ihn abhauen. Wann wolltest du ihm endlich flüstern, dass du eigentlich der nächste König werden solltest? Oh, ich bitte dich, warum sollte ich das tun? Er ist 10-mal besser geeignet als ich, ganz bestimmt. Hey, Moment mal, Schreck. Du solltest erstmal deine Taktik ändern, wenn du zu dem Knaben durchdringen willst. Du hast ja recht, Esel. Schreck und die anderen folgten nun Arti und hatten ihn schnell eingeholt. Hör zu, Arti. Wenn du meinst, dass diese abgefahrene Schiene nicht ganz supi-dupi ist, gebe ich dir volle Kanne recht. Ich meine, ich will dich ja echt nicht annerven, Dude, oder dich irre auf den Zünder bringen oder so. Aber eins will ich dir verklickern. Yo, check doch die ganze King-Action mal aus. Ich meine, wenn die Sache nicht cool ist und grooved, sondern echt ätzend ist, dann sag doch einfach, oh nein, klarer Exit. Der Eck geht mir voll auf den Senkel. Tja, dann weiß ich, dass du dein Brain angestrengt und das durchgetickt hast. Ihr Weg führte sie an einer kleinen Hütte vorbei. Arti rannte zur Tür und schrie: Hilfe! Ein Monster, das mit mir verwandt ist, entführt mich! Arti, warte! Kommt schon, helft mir, hallo! Plötzlich zuckte ein greller Blitz auf und eine Projektion in Form eines alten, weißbärtigen Mannes erschien vor unseren Freunden. Seid gegrüßt, ihr kosmischen Kinder des Universums! Willkommen in meinem Kreis der Ruhe. Lasset alle schlechten Schwingungen außerhalb des heilenden Wirbels zurück. Und jetzt macht euch bereit für... Die Projektion wurde unterbrochen und die Tür der Hütte öffnete sich. Ein alter, weißbärtiger Mann kam heraus und überprüfte den Projektor, der draußen vor der Tür hing. Wer stört denn da? Wahr! Ich hätte wissen müssen, dass man sowas nicht gebraucht kauft. Mr. Merlin? Den Grufti kennst du? Ja, er war mal Zauberlehrer an meiner Schule, bis zu seinem Nervenzusammenbruch. Genau genommen war ich nur das Opfer einer Mattigkeit der Stufe 3. Und auf Anraten meines Therapeuten und der Schulbehörde habe ich mich in die Ruhe der Natur zurückgezogen, um meinen göttlichen Sinn zu entdecken. Nun kann ich einen von euch für einen Snack oder eine Erfrischung begeistern. Nein. Koste doch mein berühmtes Kieselgratin. Rein biologisch. Danke, ich habe unterwegs einen Granitburger gegessen. Was wir brauchen, ist eine Wegbeschreibung nach weit, weit weg. Was heißt denn hier wir? Wer sagt denn, dass ich mitkomme? Oh, ich sage das, denn sehr viele Menschen zählen auf dich, also versuch bloß nicht, dich zu drücken. Wenn das so ein toller Job ist, mach du ihn doch. Eins will ich mal klarstellen, Kleiner. Ab jetzt weht hier ein anderer Wind. Hast du mich verstanden? Ach, du meinst wohl, jetzt weht Gegenwind, was? Ja, so ist es. So leid mir das tut. Ach, weißt du was? Erschreck doch irgendein Dorf und lass mich endlich in Ruhe. Fängst du etwa an, über Oger herzuziehen? Beweg deinen königlichen Hintern nach weit, weit weg, bevor ich ihn dahin trete. Und? In welche Richtung soll ich ihn treten? Oh, das könnte ich dir sagen. Da du aber inmitten einer selbstzerstörerischen Wutspirale gefangen bist, wäre das karmatechnisch gesehen unverantwortlich. Selbstzerstörerisches Karma-Dingsbums? Was ist jetzt? Hilfst du uns oder nicht? Selbstverständlich. Aber erst, wenn ihr die Reise in eure Seele antretet. Das kannst du dir abschminken. Jetzt pass mal auf. Entweder das oder die rezeptfreie Urschreitherapie. Schon gut, wir nehmen die Reise in die Seele. Merlin entfachte ein Riesenfeuer und hieß alle, sich darum zu versammeln. Nun denn, blickt in die Flammen der Wahrheit hinein und sagt mir, was ihr seht. Oh, eine Scharade. Okay, ich sehe eine holländische Buttercremetorte mit Zimtstreuseln. Okay, Monster, jetzt bist du dran. Shrek blickte in die Flammen und sah einen Kinderwagen. Natürlich gab er das nicht zu. Ich sehe einen Regenbogenpony. Ganz hervorragend. Und nun der Knabe. Ist ja voll dröge. Au! Du bist voll dröge. Schieß los! Okay. Ein Vogelbaby und ein Vogelvater sitzen im Nest. Ja, ja, nur weiter, weiter so. Moment, der Vater ist weggeflogen. Warum lässt er denn den kleinen Vogel allein? Er versucht zu fliegen, aber er weiß nicht wie. Gleich fällt er runter. Oh, proper Dachschaden, was? Total durch den Wind. Ja, ja, okay, ich hab's gecheckt. Der Vogel bin ich. Mein Vater hat sich abgesetzt. Na und? Mitleidig sahen Shrek und seine Freunde den Jungen an. Shrek versuchte ihn zu trösten. Hör zu, Artie, ich kenne das Gefühl gut, wenn man für etwas nicht bereit ist. Sogar Oger haben gelegentlich Angst. Naja, ab und zu. Du willst, dass ich König werde. Aber ich kann das nicht. Ich bin dafür nicht geschaffen und das werde ich auch niemals sein, okay? Sogar mein eigener Dad wusste, dass mit mir nicht viel los ist. Er hat mich einfach abgeschoben. Ich saß da in der Schule und seitdem herrscht Funkstille. Meiner war auch nicht gerade der väterliche Typ, weißt du? Er war bestimmt nicht so schlimm wie meiner. Hast du eine Ahnung? Mein Vater war ein Oger. Der wollte mich fressen. Naja, ich hätte das irgendwie ahnen müssen. Ich wurde in Barbecue-Soße gebadet und mit einem Apfel im Mund ins Bett gebracht. Hallo? Das ist ziemlich heftig, würde ich sagen. Weißt du, es ist schwer zu glauben, trotz meines betörenden Charmes und meiner stattlichen Erscheinung. Glaubten die Leute immer, ich wäre ein Monster. Und die ganze Zeit habe ich ihnen geglaubt. Aber nach einer Weile lernt man die Schmähungen zu ignorieren, mit denen man bedacht wird. Und vertraut nur noch sich selbst. Ich finde, du bist schon schwer in Ordnung. Du solltest bloß nicht ständig rumbrüllen und öfter mal Seife benutzen. Oh, danke, Artie. Seife hilft, weil du stinkst. Volles Rohr. Ja, ist angekommen. Währenddessen befand sich Fiona mit ihren Freunden und ihrer Mutter immer noch auf der Flucht. Der Geheimgang führte sie in die tiefsten Katakomben des Schlosses. Es war dort dunkel, feucht und kalt. Meine Güte, ist das modrig hier. Ich fühle mich wie eine Landstreicherin. Entschuldigt bitte, aber das hier ist einfach nichts für mich. Ach, immer muss ich alles nur um dich drehen, Wittchen. Deine Einstellung bringt uns keine Spur weiter. Du bist doch nur deshalb sauer, weil ich zur Schönsten im ganzen Land gekürt wurde. Ach, du meinst wohl die getürkte Wahl. Oh, jetzt mach mal halblang. Rapunzel, Rapunzel, lasset eure goldenen Haarextensions runter. Ladies, hört auf rumzuzicken und lasst uns lieber zusammenarbeiten. So wanderten sie ziellos in diesem stinkigen Loch herum, bis sie verrottet sind. Nein, wir gehen ins Schloss zurück und sehen, was Charming im Schilde führt. Ich weiß, er ist ein Trottel und so, aber ich muss zugeben, dieser Charming macht mich heißer als jeder Julitag. Da geht's hoch! Prinz Charming war zwar nicht mit viel Intelligenz gesegnet, aber er ahnte, dass die Damen wieder versuchen würden, ins Schloss zu kommen. Er müsste nur warten. Und so war dem auch. Als die Damen gerade ins Schloss zurückschlichen, erwartete er sie bereits mit seinen Wachen in der Halle. Als erstes ergriff er Rapunzel. Charming, lass sie los! Aber warum sollte ich das tun? Plötzlich fielen sich beide in die Arme und küssten sich. Was? Ladies, darf ich vorstellen? Die neue Königin von weit, weit weg. Juhu! Rapunzel, wie konntest du nur? Etwa eifersüchtig? Bald seid ihr wieder da, wo ihr hingehört. Schrubbt Böden oder seid in Turmzimmern eingesperrt. Das heißt, wenn ich euch so lange am Leben lasse. Aber Herzilein, du hast versprochen, ihnen nichts zu tun. Nicht jetzt, Miezekätzchen. Daddy bespricht das nachher mit dir. Vergebt uns, wir müssen eine Aufführung vorbereiten. Schreck wird bald zurück sein, Charming. Und dann wird es dir leid tun. Leid tun? Dir ist doch klar, wenn Schreck noch einmal seinen Fuß nach weit, weit weg setzt, ist er geliefert. Und so wurden Fiona, ihre Mutter und die anderen Damen in den Kerker geworfen. Shrek und den anderen erging es allerdings auch nicht viel besser. Captain Hook und seine grausamen Männer hatten sie im Schlaf überrascht. Achtung, die sind mit einem Klavier bewaffnet! Tötet sie alle, bis auf den Dicken. Denn für dich hat sich König Charming was ganz Besonderes ausgedacht, Oger. König Charming? Attacke! Es war eine gewaltige Übermacht, die unseren Freunden gegenüberstand. Aber Shrek, der gestiefelte Kater, Esel und auch Artie wuchsen über sich selbst hinaus. Jeder kämpfte, als hätte er eine ganze Armee hinter sich. Die Männer von Hook verloren immer mehr ihr Selbstvertrauen und traten schließlich die Flucht an. Hook folgte ihnen als letzter. Was hat Charming mit Fiona angestellt? Nur das, was sie verdient hat. Und du kannst nichts tun, ohne ihn zu stoppen. Wir müssen sie retten. Aber sie ist so weit, weit weg. Junge, geh wieder zurück nach Worcestershire. Nein, Shrek, jetzt warte mal kurz. Ich hab eine Idee. Ich bin eine Sumsebiene. Sum, sum, sum. Mr. Merlin, die brauchen dringend einen Zauberspruch, der sie... Ich meine uns, nach weit, weit weg befördert. Vergiss es. Diese Zauberkraft steckt nicht mehr in dir, Kleiner. Wie wär's stattdessen mit einem Drücker? Hm? Dieser Zauber wirkt Wunder. Mr. Merlin, bitte. Ich weiß, dass ihr das könnt. Ich sag doch, vergiss es. Ende der Farbe. Aber... Schluss aus, Feierabend. Oh, was ist denn jetzt los? Es ist alles so grauenvoll. Wisst ihr... Sie müssen dringend wieder zurück, weil ihr Königreich in Gefahr ist. Da ist nämlich ein ganz fieser Typ. Und der macht alles so kompliziert. Ich koche uns erstmal ein Teechen. Nein, ich fürchte, ihr begreift das nicht. Das ist ein ganz gemeiner Kerl, der den Menschen gemeine Dinge antut. Oh, hab ein Herz, alter Mann. Und sie brauchen dringend eure Hilfe, um zurückzukommen. Also warum helft ihr ihnen nicht? Oh. Weil ihr wisst doch genau, dass wir auf euch angewiesen sind. Na schön, ich hol nur eben meine Sachen. Kinderspiel. Junge, Junge, Junge. Dafür hast du dir einen Schmalz-Oscar verdient. Gut, ich bin ein wenig eingerostet, deshalb könnte es unerwünschte Nebenwirkungen geben. Nebenwirkungen? Keine Sorge, egal was es ist und egal wie unerträglich die daraus folgenden Schmerzen sein mögen, mit der Zeit lässt die Wirkung nach, glaube ich. Merlin entspannte sein Handgelenk. In diesem Moment schoss ein Blitz aus seinen Händen und schlug direkt neben Esel ein. Ja! Ups. Hast du das wirklich für eine gute Idee? Hör zu. Also wenn Artie ihm vertraut, dann reicht mir das völlig. Selbst wenn sein Kittel da unten so einiges freilässt. Super Schnellus! Expeditionus! Wami, Bami, Bam! Schick sie zurück! Woher sie? Komm! Ein blaues Licht umhüllte die Freunde und löste sie in nichts auf. Wow! Hat funktioniert! Und ehe sie sich versahen, landeten sie im Reiche weit, weit weg. Ah! so einem Trip war ich seit dem College nicht mehr. Esel? Ein kleiner, nicht allzu schwerwiegender Fehler war Merlin allerdings unterlaufen. Esel steckte nun in Katers Körper und Kater in Esels Körper. Was ist? Habe ich was zwischen den Zähnen? Was zum... Oh, nein! Man hat mich in ein Katzengras fressenden Stubentiger geabrakadabrat! Du siehst wenigstens nicht so aus wie eine aufgeblähte Pinata am Straßenrand. Du solltest mal ein paar Funde abspecken. Ja, und du solltest dir eine Hose zulegen. Ich fühle mich ganz obszön, so nackt. Oh, ihr beide findet das auch noch witzig? Es tut mir wirklich leid, Jungs. Nicht nötig. Du hast uns zurückgebracht, Kleiner. Das Schloss war in Sichtweite und sie machten sich auf den Weg. Au! Au! Die Gebrüder Grimm sollen mir mal verraten, wie man in diesen albernen Stiefeln laufen soll. Hey, geh ein bisschen vorsichtig mit denen um. Die kommen aus Madrid, das ist feißes Leder. Oh, du wirst schon damit klarkommen. Echt jetzt? Oh Mann, da braucht man Komfortsohlen oder Hühneraugenpflaster oder so. Wow. In der kleinen Stadt, am Fuße des Schlosses, entdeckte Shrek Pinocchio, der in einer Glasvitrine unfreiwillig ausgestellt wurde. Pinocchio? Shrek! Pinocchio! Hilf mir! Was ist passiert? Charming und die Schurken haben alles an sich gerissen. Sie haben uns überfallen, aber Fiona und die Prinzessinnen konnten entkommen. Und jetzt ist Was ist sie? Was ist sie? Schnell, Pinocchio! Wo ist Fiona? Charming hält sie an einem geheimen Ort versteckt. Finde ihn! Er macht sich sicher schon für die Aufführung bereit! Warte, Pinocchio! Was für eine Aufführung! Plötzlich zog sich ein Vorhang vor die Glasvitrine und Pinocchio konnte gerade noch mit seinem Finger auf ein Plakat zeigen, das an der Hauswand neben der Vitrine hing. Letztendlich Happy End. Schrecks letzte Vorstellung? Wow, Schreck! Du hast uns ja verschwiegen, dass du Schauspieler bist. Tja, ich war so beschäftigt, dass ich ganz vergessen habe, es zu erwähnen. Diese Vorstellung, besonders seine letzte, wollte sich Shrek natürlich nicht entgehen lassen. Prinz Charming war so mit Eitelkeit beschlagen, dass er es sich nicht nehmen ließ, bevor er zum König avancierte, noch eine letzte Glanzvorstellung als Schauspieler zu geben. Die Generalprobe war schon in vollem Gange. Mit diesem Schwert schlug ich dich! Ist das richtige Wort? Schlügte? Schlug? Ich glaube, das ist gar kein richtiges Wort. Vielleicht sollte ich was von schlagen sagen. Okay, gleich nochmal. Gut. Da, Schreck greift mich an. Ich tue so, als hätte ich Angst. Ich sage, endlich bekommt das Königreich das verdiente Happy End. Stirb, Ogre, bla bla bla. Oh, das ist immer noch nicht authentisch genug. Wer hat gesagt, ihr sollt aufhören zu tanzen? Oh, winken und drehen. Was legst du hier so rum? Steh auf! Also echt mal! Der Prinz stürmte in seine Garderobe und sprach zu dem Bild seiner Mami. Unser Happy End ist so gut wie vollendet, Mami. Ich verspreche dir, das Volk dieses Königreichs wird teuer für jede Sekunde bezahlen! Als Prinz Charming in den Spiegel sah, entdeckte er hinter sich Shrek und seine Freunde. Halt so ein Beinbruch. Aber wenn ich mir recht überlege, mach ich's lieber selbst. König sei Dank, da bist du ja. Ich hatte schon gedacht, du kämst nicht mehr rechtzeitig zurück. Wo ist Fiona? Keine Angst. Sie und die anderen sind in Sicherheit. Zurzeit noch. Der Prinz hatte Vorsorge getroffen und seine Wachen stürmten die Garderobe. Siegessicher wandte sich der Prinz Arti zu. Lass mich raten. Artus. Nein, eigentlich Arti. Und dieser Bengel soll der neue König von weit, weit weg werden. Prinz Charming zog sein Schwert und hielt es Arti an die Kehle. Wie jämmerlich. Und jetzt halt still, damit ich hier keine Schweinerei anrichte. Schluss jetzt, Charming! Ich bin zurück. Jetzt hast du, was du wolltest. Es geht nicht um ihn. Aber worum geht es dann? Ich sollte doch König werden. Stimmt's? Naja, eigentlich warst du nicht der Nächste in der Thronfolge, um die Wahrheit zu sagen, sondern ich. Du hast doch gesagt, der König hat mich höchstpersönlich vorgeschlagen. Nicht direkt. Was hat das zu bedeuten? Hör zu, ich hab gesagt, was ich sagen musste. In Ordnung? Ich war nicht der Richtige für diesen Posten, also brauchte ich einen Trottel als Ersatz für mich. Und bei dir hat alles gepasst. Also jetzt verschwinde! Du hast mir etwas vorgemacht. Du bist ja ein echter Überflieger. Also wohl doch kein so großer Loser, wie ich seinerzeit dachte. Weißt du, für einen kurzen Augenblick, da habe ich echt geglaubt, dass... Was? Dass er dich etwa mag? Er ist ein Oger. Was hast du denn erwartet, Junge? Wütend und verzweifelt verließ Artie das Theater. Shrek war froh, dass der Junge ihm diesen Auftritt abnahm. Du hast ja wirklich ein Händchen für Kinder, Shrek. Widerstandslos ließ Shrek sich abführen. Er wurde ins Schloss gebracht und dort in einem Verlies angekettet, nicht weit von dem, wo die Damen ihr trostloses Dasein führten. Wären wir bloß dort geblieben, könnten wir jetzt Tee aus kleinen, herzförmigen Tassen trinken. Ja, ja, aus herzförmigen Tassen. Und Windbeutel, gefüllt mit Himbeeren essen. Ja, oh, Himbeeren. Halt die Klappe, Puttelchen. Ja, halt die Klappe. Nein, halt du die Klappe. Oh, halt du dich da raus. Wen interessiert es schon, wer dieses Königreich regiert? Mich interessiert es. Und euch sollte es auch interessieren. Die Kerkertür wurde aufgeschlossen und zwei neue Gefangene hineingestoßen. Eieiei! Ich hab deine Dienstmarke gesehen, Blechbüchse! Esel? Fiona? Was? Kater? No siento, Prinzessa, aber ich bin Kater. Ich stecke nur in diesem grässlichsten Körper. Und ich bin ich! Aber du bist ich doch... Ich weiß, im Moment ist alles wie Spaghetti und Nudeln, aber Folgendes ist passiert. Wir sind in die Schule gegangen, das Boot ist gekentert und dann hat uns der Zauberonkel gebibbidi-babbidi-babbt. Oh, ihr arm kleinen Dingelchen. Ach, ich check das nicht. Die Katze hat sich in ein Zwergpferd verwandelt, das nach Käsefüßen stinkt. Jetzt gecheckt. Wer ist tot? Wo ist Shrek? Charming hat ihn, Fiona. Und plant ihn heute Abend vor versammeltem Königreich zu erledigen. Okay, Freunde. Wir müssen einen Fluchtweg finden. Sofort. Du hast recht. Ladies, geht in Position. Die Damen setzten sich auf die Pritsche und starrten gemeinsam ins Leere. Was soll das denn? Ich will gerettet werden. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Na, was erwartest du denn von uns? Wir sind nur vier. Ich meine, drei rattenscharfe Prinzessinnen, zwei Zirkusfreaks, ein schwangerer Oger und eine alte Tante. Ich darf doch sehr bitten. Die alte Tante habe ich überhört. Die Königin ging zu einer Kerkerwand, konzentrierte sich und schlug mit ihrem Kopf ein Loch hinein. Ja! Oh, wow. Mom! Ja, du hast doch nicht wirklich gedacht, du hättest ein kämpferisches Naturell von deinem Vater, oder? Entschuldigt bitte. Ich glaube, da ist noch eine Wand. Ja! Auch diese Wand durchschlug sie mit ihrem Kopf. Das Loch zeigte einen Weg in die freie Natur. Okay, Mädels. Ab sofort. Nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Zur gleichen Zeit fand im Theater die Premiere des Stückes von Prinz Charming statt. Ladies und Gentlemen, das Weit-Weit-Weg-Theater im Charming-Pavillon präsentiert voller Stolz. Genießen Sie einen Abend theatralischer Träumerei, Bürger. Shrek hatte man hinter der Bühne als Arbeiter eingeteilt. An Ketten gefesselt musste er die Kulissen schieben. Fiona und ihre Damen unterdessen konnten ihrem Gefängnis entfliehen und einige der Wachen durch weibliche Intuition schachmatt setzen. Der Esel und der gestiefelte Kater schafften es, während die Frauen weitere Wachen unsanft ins Land der Träume schickten, die Kinder des Esels, die drei Schweinchen, den Wolf, Pinocchio und den Lebkuchenmann zu befreien. Die zusammengehörten waren wieder zusammen und fühlten sich unbesiegbar. Okay, die Luft ist rein. Vamonos! Na gut, Leute, die Sache steigt. Vorwärts, Team Dynamit! Ich dachte, wir hätten uns auf den Namen Team Supercool geeinigt. Und ich dachte, es war Team Knusprig. Ich hatte für Team Alpha Wolf Squadron gestimmt. Schon gut, schon gut. Ab sofort nennen wir unser Team die Super Knusprig Coole Alpha Dynamit Wolf Squadron. Ach du liebe Zeit, da drüben steht ein seltsames kleines Mädchen und starrt uns an. Artie! Moment, oh, hey, ho! Hey, wo brennt es, Senor? Oh, bitte, tut nicht so unschuldig. Ihr habt die ganze Zeit über gewusst, was los ist, und trotzdem habt ihr es für euch behalten. Artie, es ist nicht so, wie es aussieht. Ist es nicht? Die Sache ist doch ziemlich klar. Er hat mich benutzt. Mehr gibt's nicht zu sagen. Dich benutzt? Mann, du hast es immer noch nicht geschnallt. Shrek hat das nur gesagt, um dich zu beschützen. Charming wollte dich umbringen, Arty. Shrek hat dir das Leben gerettet. Im Theater hatten Rapunzel und der eitle Prinz ihren ersten Auftritt. Dass sie dabei aber auch noch singen mussten. Ich bin's, sitz hier auf meinem stolzen Tier. Prinzessin, meine Maid, wirst bald durch mich befreit. Bin stark und schnell und stets für dich zur Stell. Schlag zu mit Macht, schüttle mein Haar für dich ganz sanft. Durch die sengende Wüste, Weiß. Durch die stürmische See, Nass. Verfolgte ich all diese Wichte, Fies. Sodass vor dir ich bestehe. Jetzt öffnete sich der Bühnenboden und Shrek wurde hochgefahren. Noch immer lag er in Ketten. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste er nicht, dass er ein Teil dieser Aufführung war. Das Publikum jubelte, als es ihn sah. Wer ist denn dieser abscheuliche Wicht, der so rüde unterbricht? Jetzt reißt es Kämpfe oder flieh! Oh, bitte rette mich! Vor dem monströsen Vieh! Fürchte dich nicht, Schatzilein, denn ich stech das Ding ab! Wie ein Schwein! Oh Mann. Du wirst nun eine Welt des Schmerzes betreten, welche du niemals gekonnt! Also noch schmerzhafter als deine grottenschlechte Vorstellung kann's ja nicht mehr werden. Mache dich gefasst, elende Bestie! Deine Zeit ist um! Oh, könntest du mich erst umbringen und dann weitersingen? Ruhe im Saal! Doch, gegen ein bisschen Spaß ist doch nichts einzuwenden. Du trägst da wirklich einen hübschen Fummel. Oh, danke. Gibt's denn auch in Männergrößen? Es reicht! So, gleich wirst du endlich erfahren, was es heißt, wenn einem alles, wofür man gearbeitet hat, wirklich alles, was einem kostbar ist, entrissen wird. Jetzt wirst du erleben, was das für ein Gefühl ist. Yeah! Ja! Schweinerolle! Ja! Plötzlich flog Esels Drachendame mit dem Wolf auf die Bühne. Und auch die Schweinchen Pinocchio und der Lebkuchenmann standen parat, um ihrem Freund beizustehen. Wiesel und Gnade! Sprichst Kater! Und Esel auch! Dann krachte es hinter den Kulissen und Fiona mit der Königin und den Damen erschien. Hallo, Schatz. Entschuldige die Verspätung. Geht's dir gut? Gleich viel besser, wenn du da bist. Shrek streckte dem Prinzen seine in Ketten gelegten Hände entgegen. Also, Charming, willst du mir die nicht abnehmen, damit wir das von Oger zu Mann regeln können? Oh, das hört sich spaßig an. Aber ich habe eine bessere Idee. Wie aus dem Nichts stürmten alle bösen Gestalten der Märchenwelt auf die Bühne und umzingelten Shrek und seine Mitstreiter. Es wäre zwecklos gewesen, sich zu wehren. Es waren einfach zu viele. Fiona! Hey, lasst mich los! Diesmal fährst du mir nicht wieder in die Parade, Oger. Tötet ihn! Plötzlich unterbrach eine bekannte Stimme die Aktion. Hört sofort auf! Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Arty? Wer ist der Meinung, dass wir das auf diese Art klären müssen? Alle bösen Schurken hoben ihre Hand. Wollt ihr mir sagen, dass ihr euer ganzes Leben lang Schurken sein wollt? Aber wir sind Schurken. Etwas anderes kennen wir nicht. Habt ihr euch nie gewünscht, etwas anderes zu sein? Na, du hast gut reden. Du bist ja kein böser, verzauberter Baum. Ihr Schwachköpfe, hört nicht auf ihn. Greift sie endlich an! Steve meint, dass es schwierig ist, eine ehrliche Arbeit zu bekommen, wenn alle Welt gegen einen ist. Genau. Danke, Ed. Okay, das verstehe ich. Ihr habt recht. Ich bin kein sprechender Baum. Aber wisst ihr, ein guter Freund von mir hat mir mal gesagt, nur weil einen die anderen wie einen Schurken oder einen Oger oder wie einen Loser behandeln, heißt das noch lange nicht, dass man einer ist. Das Wichtigste ist nämlich, was du über dich selbst denkst. Wenn du etwas unbedingt haben oder jemand anderes sein willst, dann steht dir nur eine einzige Person im Weg. Nämlich du. Ich? Packt ihn, Männer! Nein, ich meinte damit, dass sich jeder von euch auf irgendeine Art selbst im Weg steht. Ich wollte immer Flöte spielen. Ich wollte ein Wellnesscenter eröffnen in der Provence. Ich züchte gern Osterglocken. Die sind so schön gelb. Captain Hook war der Erste, der seine Waffen zu Boden warf. Die anderen folgten seinem Tun. Nur Prinz Charming konnte seinen Hass nicht zügeln. Er stürzte auf Shrek zu und stieß ihm sein Schwert in den Körper. Jetzt beginnt eine neue Ära! Ihr alle kniet nieder vor eurem neuen König! Das Ende? Nein. Denn so leicht bringt man keinen Oger um. Unverletzt stand Shrek wieder auf. Du solltest besser zielen lernen. Im Drehbuch stand, dass das mein Happy End wird. Tja, das wirst du dir woanders suchen müssen. Denn ich geb meins nicht mehr her. Die Drachendame gab dem Rapunzelturm einen kleinen Stoß, sodass er Prinz Charming unter sich bedeckte. Dabei fiel ihm die Krone vom Kopf und rollte vor Artis Füße. Wenn du sie willst, gehört sie dir. Aber diesmal darfst du selbst entscheiden. Arti hob die Krone auf und setzte sie auf seinen Kopf. Das Volk jubelte ihm zu und erkannte ihn als neuen König an. Eine Nebelwolke zog herauf und aus ihr trat Merlin hervor. Entschuldigung, aber das ist mein Platz. Okay, Senor Hokusi Pokusi. Es ist an der Zeit, einen kapitalen Fehler zu korrigieren. Obwohl mir diese Katzenwäsche gefallen hat. Bitte sag, dass das nicht wahr ist. In Ordnung, in Ordnung. Hört zu, ihr werdet ein kleines Zwicken spüren und vielleicht ein leichtes Unbehagen im hinteren Darmbereich. Aber das sollte funktionieren. Diesmal schaffte Merlin es auf Anhieb. Jeder war wieder er selbst. Bist du, Ich bin wieder ich! Und ich bin nicht mehr du! Klasse! Ups. Naja, gut, der Esel behielt den Katzenschwanz und der Kater den Eselschwanz. Aber wer legt schon Wert auf so einen kleinen Unterschied? Oh, nicht so schlimm. Was habe ich dir gesagt? Ich wette, aus dem Kleinen wird ein ganz großer König. Tja, wenn du mich fragst, du wärst es auch geworden. Aber für mich gibt es jetzt etwas sehr viel Wichtigeres. Damit hatte Shrek nun wirklich recht. Und schon eine kurze Weile später brachte Fiona drei prächtige Ogerbabys zur Welt. Endlich. Oh. Hey, hier riecht's nach Shrek Junior! Wow! Kuckuck! Kuckuck! Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann... Oh. Hey,